downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 16, genau. Viel zu besprechen haben wir diese Woche. Ihr habt uns Feedback gegeben auf Facebook, was darin resultiert ist, dass wir die Houston Rockets diese Woche adoptiert haben und die neu, näher beleuchten. Wir sprechen über, wer ist heiß, wer ist kalt, genau wie letzte Woche. Viele Quick-Hitter haben wir dabei, Sachen, die uns neben dem Court aufgefallen sind, Verletzungen. Wir haben natürlich den Freak of the Week, den Stinker der Woche wieder dabei, aber anfangen tun wir mit den Trades. Zuerst mit einem, der ungefähr 5 Minuten passiert ist, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja, das ärgert natürlich dann immer ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, alles besprochen zu haben und dann ist das schon nicht mehr mal aktuell, aber wir haben das ja dann nachgeholt. Vielleicht einige von euch werden es vielleicht verfolgt haben, dass wir ein bisschen Content hochgeladen haben auf unserer Homepage. Der Marius hat, was ich finde, einen super Brief geschrieben an Phil Jackson, meinen Namensvetter. Da war ein bisschen böse. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu lesen. Ist auch recht zeitlos, einfach mal sich vor Augen zu führen, welche Struggles ein Knicks-Fan diese Saison über sich ergehen lassen muss. Ich finde das eigentlich sehr, sehr cool, wie du das gemacht hast. Was jetzt ein bisschen älter schon wieder ist, aber vielleicht für euch trotzdem lesenswert, ist eine kleine Analyse des Trades von Timofey Moskov, die ich dann geschrieben habe, wo wir beide mehr oder minder uns vorher mal unterhalten haben und gesagt haben, okay, wer gewinnt den Trade? Deshalb vielleicht nur recht kurz was zu dem Tausch von den Cavs und den Denver Nuggets. Timofey Moskov, der Center aus Russland, ist zu den Cavs gekommen und hat den Frontcourt verstärkt. Wir hatten das ja auch schon mehrmals im Pod angesprochen, dass das eigentlich adressiert werden musste von dem Front Office der Cavaliers, und das wurde dann demnach auch getan. Klar, 2 First-Rounder sind auf den ersten Blick ziemlich viel für einen, sag ich mal, durchschnittlichen Center, der natürlich ein bisschen Rim Protection gibt, aber offensiv recht limitiert ist. Trotzdem muss man das Ganze, glaube ich, im Gesamtkonzert mit dem Trade für Dion Waiters sehen, wo sie eben den Pick von OKC bekommen haben, der jetzt einfach direkt weiter verschifft worden ist. Also effektiv ist das ein Pick, den sie selber für Timofey Moskov aufgeben. Und ich glaube, dass da mittelfristig Denver vielleicht ein bisschen die Oberhand hat in dem Trade, weil sie eben noch einen Center haben mit Jusuf Nurkić, der sehr talentiert ist, dem sie dann in dieser, ja, ich will nicht sagen verlorenen Saison, aber trotzdem diese Saison ein bisschen Spielzeit geben können. Die beiden anderen Trades, auf die wir natürlich noch kurz zu sprechen kommen, beziehen sich, oder es sind tatsächlich, glaube ich, sogar 3 Trades, wenn das von heute bewahrheitet werden sollte. Sind Trades, die die Boston Celtics betreffen. Also zum einen Jeff Green, der die Celtics verlässt und zu den Memphis Grizzlies geht, zu einem Contender. Geht für Quincy Pondexter, der zu den Pelicans nach New Orleans geht, und Tayshaun Prince, der wahrscheinlich aus seinem Vertrag rausgekauft wird, und ein First-Round-Pick. Ich liste das vielleicht erstmal alles auf und dann kannst du sagen, was du davon hältst. Die Celtics haben auch Brandon Wright abgegeben, der erst kurz vorher zum Team gestoßen worden ist im Rondo-Trade. Der geht zu Phoenix im Tausch für einen First-Rounder. Und ein ganz, ganz kleiner Trade, auch ein Wiederkehrer, ist, dass wohl Nate Robinson im Tausch mit Jameer Nelson ebenfalls zurückkehren sollte und bald wieder das Kleeblatt auf der Brust tragen wird. 3 Trades, die eigentlich ja so ein bisschen wie die Trades für die Knicks auch die Saison in die Tonne werfen und den Rebuild wirklich nochmal forcieren. Was denkst du zu den Trades? Und vor allem, ich glaube, am wichtigsten, was denkst du, ist Jeff Green die auf der Verstärkung für Memphis? Also ich glaube, Memphis hat ja danach gesucht, auf der 2-3er-Position ein bisschen mehr Scoring zu kriegen. Das kann Jeff Green natürlich in der Art und Weise erfüllen. Ich glaube, 18 Punkte macht er im Moment diese Saison in Boston. Tayshaun Prince wollten sie in diesem Zuge loswerden, da Tayshaun Prince ja so ein bisschen, was gerade was das Scoring angeht, eine tote Position ist. Also ich denke mal, seinen Karriereherbst hat er schon lange überschritten, zu den Zeiten, wo Detroit eben richtig gut war. Ja, genau das gleiche bei Quincy Pondexter. Quincy Pondexter wurde vor der Saison, glaube ich, noch eine bisschen größere Rolle zugeschrieben. Seine Spielzeit ist dann sukzessive, genau, auch in meinem Fantasy-Team, seine Spielzeit ist dann sukzessive immer weiter nach unten gegangen und Memphis guckt sich natürlich um, was im Rest der Liga los ist, besonders im Westen, wenn es dann in die Playoffs geht, und dann kann so ein Scoring-Push von Jeff Green mit Sicherheit nicht schaden. Wir hatten gerade mal drüber gesprochen, ich hätte mir zum Beispiel eher Luol Deng da vorstellen können, aber Jeff Green war natürlich zu haben, trotz seines relativ großen Vertrages, ich glaube so zwischen 8 und 9 Millionen pro Jahr bekommt er, weil eben Boston, du hast es gerade gesagt, Clear House im Moment macht und voll auf den Rebuild eingestellt ist, was er mit dem Boston-Trade damals angefangen hat. Brandon Wright zu Phoenix haben wir gerade auch vorher schon mal besprochen. Ich finde, die Rolle, die Brandon Wright in Dallas gespielt hat, war natürlich echt gut. Also als Backup-Center hat er sich da durchaus einen Namen gemacht und deswegen, denke ich, ist sein Trade-Value auch dementsprechend nach oben gegangen. Er war zeitweise, glaube ich, der beste Spieler, was die Field-Goal-Percentage angeht der Liga. Spielt natürlich relativ wenig und nimmt sich nicht so viele Schüsse wie andere. Nichtsdestotrotz waren einige Teams deswegen an ihm interessiert. Ja, ich weiß nicht genau, wie protected der First-Rounder ist, den jetzt Boston dafür bekommen hat. Das müssten wir dann später nochmal irgendwann aufschlüsseln mit diesen, ich glaube, 11 mittlerweile, theoretisch 11 First-Rounder, die sie mittlerweile haben in den nächsten 4 Jahren, was sie damit machen. Aber alles in allem glaube ich, wenn Jeff Green gut in das Team findet, dann hilft es den Grizzlies am meisten weiter. Und ja, Boston war klar, dass sie diese Saison nichts mehr reißen wollen und nur noch den Salary weggeben wollen, denke ich. Ja, Jeff Green ist natürlich ein enormer Gewinn für dein Team, wenn er die vierte Option ist, offensiv. Er hat dieses Jahr, war er mit Abstand offensiv betrachtet, der beste Spieler der Boston Celtics bisher. Hat da, glaube ich, auch Career Highs um die 18 Punkte, die er averaged. Und hat da durchaus gezeigt, dass er gerade, wenn es mal ein bisschen im Halbfeld schwierig ist, für einen Scoring-Punch sorgen kann. Und du hast es erwähnt, genau das ist, was die Memphis Grizzlies im Blick auf die Playoffs haben wollen und suchen. Deshalb ist das natürlich sehr komfortabel, wenn du in der Position bist, so einen Spieler unter der Saison zu verpflichten, ohne groß die Teamchemie zu gefährden. Ich glaube, Quincy Pondexter und wahrscheinlich auch Tayshaun Prince sind ja, angesehene Spieler gewesen und du musst, wie es ja zum Beispiel bei Atlanta auch der Fall ist, da wird jetzt viel gefragt, okay, sind die jetzt, obwohl sie auch Erster sind, und wir kommen gleich nochmal kurz auf sie zu sprechen, im Osten, sollen sie jetzt trotzdem einen Trade machen oder sollen sie lieber ja nicht das Risiko eingehen, so ein bisschen diese manchmal etwas fragile Teamchemie zu stören und sollen sie nicht lieber den Run aufrechterhalten, ohne da einzugreifen? Und das ist immer so eine Frage und so ein Balanceakt und ich glaube, die Memphis Grizzlies haben das sehr gut gemacht, da nicht zu viel zu verändern, aber trotzdem, dass alle Experten sich einig sind, dass man in den Playoffs mit Jeff Green jemand hat, der so ein bisschen die Punkte bringen kann. Vielleicht auch nur noch 2 Wörter zu Brandon Wright. Ich glaube, dass es ja nicht unbedingt gewagt ist, weil er vielleicht jetzt ein First-Rounder wert ist, gerade für ein Team, was ihn benutzen kann. Ich glaube, dass Jeff Hornacek bei den Suns dazu in der Lage ist, ihn so ein bisschen als High-Flyer, Pick-and-Roll, Abroll-Dunk-Monster einzusetzen. Allerdings glaube ich, dass Brandon Wright nie wirklich viel effektiver spielen wird, vor allem auch nicht über eine längere Zeit oder Spielzeit, als er diese Saison bei den Mavs gemacht hat. Brandon Wright ist einfach ein Ergänzungsspieler, kann er sehr gut sein im richtigen System, aber mehr als 20 Minuten solltest du nicht auf die Platte lassen, weil dann ja, ist er so auch in der Defensive, Bodenstange, die er ist, im Mann gegen Mann Verteidigung doch überfordert. Ja, sehe ich genauso. Vielleicht ein letzter Satz noch zu dem Jeff Green Trade. Ich glaube, was die Teamchemie angeht und auch die Competitiveness von Memphis in den Playoffs, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass das Front Office schon auf den Sommer schielt, weil Gasol natürlich potenziell als Superstar des Teams weggehen könnte und dann willst du ihm natürlich auch ein Team präsentieren, mit dem er arbeiten kann. Das Team wäre mit Quincy Pondexter und mit Tayshaun Prince mit Sicherheit schlechter dran gewesen, gerade was das Scoring in den Playoffs angeht. Insofern ist das vielleicht für ihn auch noch mal so ein kleines Zückerchen zu sagen, wir wollen dir hier ein Team hinstellen, mit dem du auch die nächsten Jahre arbeiten kannst, denn ja auch Mike Conley zum Beispiel hat noch einen längeren Vertrag über diese Saison hinaus und Zach Randolph wurde vor der Saison ja auch gerade erst nochmal resigned. Insofern kann es natürlich auch sein, dass diese Wohlfühlatmosphäre in Memphis da auch noch ein Faktor ist, dass man den Superstar zufriedenstellen will. Wo du Mike Conley sagst, ich habe gerade mal überlegt, es gibt so viele Schnäppchen teilweise. Also Mike Conley, ich glaube, hat irgendwie einen Vertrag über was, 12 Millionen oder so, hat 4 Jahre, 46, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Das ist jetzt absolut ein Schnäppchen und ich habe so ein Gefühl, dass auch Kemba Walker von den Bobcats so ein Schnäppchen sein wird. Also gerade Kemba Walker, die Cojones muss er mit irgendwie einem Roller über den Court tragen, weil was der für ein Crunchtime-Feuerwerk abgefackelt hat bisher mit seinen Game-Winnern, ist echt beachtlich. Und wir haben ihn jetzt nicht explizit reingenommen in die Quick-Hitter, aber ich glaube, wir können durchaus nochmal erwähnen, dass überraschenderweise Charlotte wieder ein bisschen Oberwasser gewonnen hat. Ein Satz noch vielleicht zu den Salaries. Ich hatte dir vor 1-2 Wochen mal eine SMS geschrieben, dass Steph Curry aktuell 1 Million weniger verdient als Andrea Bagnani. Insofern ist er auch vielleicht eins der größeren Schnäppchen der Liga. Ja, wollen wir erstmal weitermachen mit den Teams, wer gerade super heiß ist und wer gerade eher so in Richtung Gefrierfach läuft? Ja, im Prinzip beim heißen Team sind das dieselben, die wir letzte Woche auch schon genannt haben. Die sind nämlich heiß geblieben, und zwar die Pistons und Atlanta. Tatsächlich sind einige Teams ein bisschen abgekühlt, die vielleicht letzte Woche noch heiß waren. Ich habe es mal unter dem Motto, der Westen schlachtet sich gegenseitig ab, ist etwas martialisch, deshalb kann man sagen, ja, es ist tatsächlich etwas abgekühlt. Und da ist es nämlich so, dass gestern nur 2 Teams in den ersten von den ersten 8 mehr als 6 der letzten 10 Spiele gewonnen hatten. Das heißt, du hast sehr häufig 6-4, 5-5 ausgeglichene Bilanz. Das kann natürlich daran liegen, dass Auswärtsspiele waren, Back-to-Backs oder ähnliches, aber man sieht schon, dass gerade diese Inner-Conference-Games im Westen und auch Dallas hat damit ja sehr zu kämpfen, echt nicht einfach zu gewinnen sind, ne? Und deshalb rücken die Teams alle so ein bisschen aneinander wieder, rücken ein bisschen näher. Und da muss man auch mal sagen, so viel über die Eastern Conference auch gelacht worden ist und das Niveau der Eastern Conference, dass die Top 4 im Osten jetzt gleich auf sind mit dem Top 6 im Westen. Das heißt, die Teams Atlanta, Toronto, Washington und Chicago haben da einiges an Boden gut gemacht und haben auch gegen Teams im Westen gewonnen. Ein Team, was wohl auch Teams im Westen besiegt hat in letzter Zeit, sind natürlich die Detroit Pistons. Vielleicht da schon ein kleiner Spoiler-Alert. Wir werden noch ein paar Spieler von ihnen besprechen im Laufe des Pods, wenn wir über die Awards reden. Wie haben sie es gemacht? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass seit Josh Smith aus der Stadt geworfen worden ist, dass einfach man sieht, geteert und gefedert, dass das Spacing einfach da ist jetzt. Also die Zone ist nicht einfach komplett zugestellt und das brauchst du, wenn du jemand wie Greg Monroe und Andrew Drummond hast, dass die wirklich einfach abrollen und dann am Korb finishen. Und das ist jetzt möglich und Basketball kann wirklich manchmal sehr einfach sein und wenn du dann noch eine fucking Wall bildest, dann geht das. Ja, und da kommt eben auch der Faktor Teamchemie dann ins Spiel. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Josh Smith Trade sich so positiv auf dieses Team auswirkt. Das haben wir in der letzten Woche schon 1-2 Mal besprochen. Das Team ist ja wie ausgewechselt und auch die Rollen untereinander. Auch vielleicht ein kleiner Spoiler auf Brandon Jennings, werde ich nachher auch nochmal zu sprechen kommen, wenn es dann um die Awards in dieser Woche geht. Aber er ist natürlich auch mit ein Faktor dafür, dass es so gut läuft. Und seit dem Josh Smith Trade legt er jede zweite, dritte Nacht 30 Punkte auf, wirft einen Game-Winner gegen San Antonio mit 0,1 Sekunden noch auf der Uhr und. Das hat man in den Spielen alles vorher nicht gesehen. Ich glaube, vorher haben sie 19 von 22 verloren und seit jetzt sind sie 2 Spiele von den Playoffs wieder weg. Absolut wahnsinnig. Zu Atlanta vielleicht noch einen Satz. Ich hatte letzte Woche, als wir über Atlanta länger gesprochen hatten, erwähnt, dass die Punkte und die Rebounds und im Grunde alle wichtigen Stats sich auf mehrere Schultern verteilen, dass es halt keinen so richtigen Go-To-Guy gibt, der das Spiel alleine in die Hand nehmen muss. auch da hatten wir unter dieser Woche mal geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war, aber irgendein Spiel unter der Woche, mindestens, was waren es, 8 Spieler von Atlanta hatten 10 Punkte, 4 Rebounds und mindestens 3 Assists. Und das sieht man vielleicht bei San Antonio ab und zu, wenn denn dann mal alle fit sind, aber sonst bei relativ wenigen Teams, was das Team im Moment auch so, naja, überhaupt nicht ausrechenbar macht, ne? Dazu kommt dann halt dieses perverse Shooting, was Kyle Korver nach wie vor an den Tag legt. Ich habe jetzt extra mal drauf geachtet im Boxscore. Es ist weiterhin so, 50 aus dem Feld, 50 von 93 von der Freiwurflinie. Und es ist ja nicht mal so, dass er sich nur ein, zwei Schüsse pro Spiel nimmt, sondern das sind ja durchschnittlich vielleicht so 8, 9 bis 10 Schüsse. Und davon werden halt 50% ohne Gnade reingeknallt. Ja, die beiden Teams auf jeden Fall zu erwähnen. Kemba Walker hattest du gerade schon mal angesprochen. Charlotte jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen, trotz dass Big L nicht da ist, durch die stärkere Rolle von Kemba Walker. Und dann kommen wir, wenn wir über die Teams reden, die kälter geworden sind, wieder in den Osten. Das sind 3. Das erste Team würde ich ganz gerne recht kurz abhandeln. Das sind die Knicks, die 15 Spiele in Folge verloren haben. Aber ich glaube, über ein Team im Besonderen ist zu reden. Ich fange mal mit dem an, was vielleicht ein bisschen kürzer oder was nicht so lange dauert, Brooklyn. Da kommen wir bei einigen Spielern auch nochmal gleich näher drauf zu sprechen, auch was Verletzungen angeht und so weiter. 6 Spiele in Folge verloren. Aber ich glaube, die große Überraschung bei den kalten Teams im Moment sind die Cleveland Cavaliers. Ja, und du hast eben erwähnt, wie Teamchemie bei Teams, die jetzt gerade heiß sind sozusagen, einiges im Positiven ausmacht, wie wichtig das ist. Und genau das Gegenteil kann man jetzt gerade von den Cavs behaupten. Ich glaube, es ist immer sehr schwierig, wenn du 2 große Trades hinter dir hast, einen neuen Coach, der Rookie ist, der Starspieler ist verletzt. Die beiden anderen Stars in deinem Team mit Kyrie Irving und Kevin Love haben so ein bisschen das Attribut, ja, jedenfalls nicht unbedingt die großen Gewinnertypen zu sein, dazu noch in der Defense nicht unbedingt sich total anzustrengen. Und schon hast du ein schönes Potpourri an, ich möchte jetzt nicht sagen Verlierermentalität, aber an Problemen dir zusammengebraut. Und das kommt jetzt alles bei den Cavs ein bisschen zusammen. Ich glaube, der Hintergrund ist auch groß. Man muss sich immer vor Augen führen, wie sehr doch auch Medien Unruhe ins Team tragen können, wenn, sage ich mal, der PR-Staff oder auch die Spieler das nicht ganz clever machen. Und ich glaube, das ist auch bei den Cavs momentan der Fall. Also ich habe mir schon ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als diese Sache mit Coach Blatt und Kevin Love irgendwie aufkam mit dem Interview, wo der Trainer gesagt hat, ja, Kevin Love ist eigentlich noch kein Max-Player. Ich kenne keinen einzigen Grund, wenn du einen kennst, nenne mir, wieso das ein Coach einfach sagt. A, hält sich ein Coach eigentlich immer raus, was die Gehälter seiner Spieler betrifft, und B, hast du, wenn das deinem Team eh sportlich schlecht geht, keinen Grund, jetzt deinen Spieler auch irgendwie, auch wenn es Tough Love ist, irgendwie dann so vertraglich runterzumachen. Ob das nun gerechtfertigt ist, dass Kevin Love ein Max-Player ist oder nicht, das ist Sache der Presse, das zu besprechen. Und da sehe ich echt, dass es so eine kleine Coaching-Gap gibt. So Coaching-Gap nenne ich es jetzt einfach mal selbst, weil ich mich darauf beziehe, dass der Hintergrund von David Blatt ja einer ist, dass er aus Europa bzw. aus der Euroleague, aus Israel kommt, wo er vorher gecoacht hat. Also jetzt basketballerisch von der Mentalität, er ist Amerikaner, von der Philosophie und eben dann auch diese Rookie-Mistakes sich irgendwie zeigen. Und ich hoffe wirklich, dass sich das ein bisschen fängt, weil sonst sehe ich ehrlich gesagt schwarz für die Cavs, da irgendwie die Saison noch wirklich positiv und erfolgreich zu beenden. Weil alles außerhalb der Conference Finals im Osten wäre sicherlich ein Bust. Ja, ich würde diese Äußerungen von Coach Blatt auch eher als unclever abstempeln. Ich glaube nicht, dass da böser Wille dahinter war, weil er irgendwie mit Kevin Love ein Problem hat. Was dagegen sprechen würde, wäre, dass er gestern bei der Niederlage gegen Sacramento im 4. Viertel gesessen hat. Aber wie du schon sagtest, also diese Äußerung kam ja fast so schnippisch und genervt, wie aus der Pistole geschossen. Kevin Love ist aktuell ein Max-Player und wie du schon sagst, es hilft natürlich der Teamchemie und der Situation nicht weiter, wenn du jetzt an den Verträgen deiner Spieler rummäkelst. Dass dieses Umfeld natürlich nicht einfach ist, das ist klar, aber das wusste Kevin Love in dem Moment, als LeBron James da unterschrieben hat. Es war vor der Saison klar, dass es in der Liga keine größere Story geben wird, als dass LeBron nach Hause kommt. Und wenn du dann auf die große Bühne willst, ich meine, unabhängig davon ist jetzt Cleveland kein großer Markt, aber da, wo LeBron James ist, ist ein großer Markt. Wenn du als Kevin Love dahin möchtest, aus dem grauen Minnesota, will ich mal sagen, da musst du auch damit leben können. Und wenn du ein Max-Player bist und wenn du All-Star bist und wenn du eine Goldmedaille gewonnen hast und 26-10 jede Nacht auflegen kannst, dann musst du halt auch mit dem Presserummel umgehen können und auch mit einer Situation in der Mannschaft, wo du Verantwortung übernehmen musst, dich aber gleichzeitig auch in den Dienst der Mannschaft stellen musst. Deswegen ist es rückblickend vielleicht umso interessanter, was Chris Bosh vor der Saison gesagt hat. Als sie ihn zu dem Trade interviewt haben, hat er ja gesagt, naja, Kevin Love wird sich noch umgucken, wie das ist, mit LeBron zu spielen. Ich habe auch meine Zeit gebraucht, bis ich das angenommen habe. Man muss sich da schon unterordnen. Ja, wie das in Cleveland weitergeht, also aktuell sind es 11 Spiele oder sogar 11,5 Spiele bis zu Atlanta. Ich glaube, diese Gap zur Platz 1 der Eastern Conference werden sie auf keinen Fall mehr füllen. Ich sehe auch Chicago stärker. DeMar DeRozan kommt diese Woche in Toronto wieder. Ich glaube, schlechter werden die dadurch nicht. Washington spielt einen guten Ball, also der 5. Platz könnte schon realistisch sein für Cleveland in dieser Saison. Und dann triffst du halt sofort in der ersten Runde auf eine dieser Mannschaften, je nachdem, wie sich da die Plätze in den Top 4 verteilen. Und dann könnte halt auch relativ schnell Feierabend sein. Und da muss es schon einiges noch in der Mannschaft geben, was sich da ändert. Mit J.R. Smith hast du dir nicht den einfachsten Charakter für deine Teamchemie dazugeholt. Moskow muss seine runden Rolle erstmal finden. Auf ihm lastet jetzt, wenn du so willst, die ganze oder auf seinen Schultern lastet alles, was unterm Korb passieren soll, was Rebounding und Rim Protection angeht. Und er ist dazu geholt worden, Kevin Love zu entlasten, weil es natürlich für gegnerische Defenses im Moment relativ leicht auszurechnen ist, wen man unterm Korb decken muss, wie man sich selber in der Defense verhält. Insofern ist das alles nicht so einfach. Ja, und LeBron als GM in Spe wird da wahrscheinlich im Sommer auch einige Entscheidungen treffen müssen, denke ich. Ja, wenn du jetzt nicht noch was zu den Cavs hast, würde ich vielleicht auch direkt schon mal zu den sogenannten Quick-Hittern rübergehen. Vielleicht in Sachen Trades, wo wir gerade darüber sprechen, noch auch kurz, vielleicht haben es einige von euch nicht auf dem Schirm, OKC hat momentan denselben Record wie die strugglenden Pelicans, und zwar 18 und 19, also auch under 500. Für mich rückblickend macht auch da der Dion Waiters Trade keinen Sinn, wenn du mir gesagt hast, welches Team braucht momentan am wenigsten einen High-Volume-Shooter von der Bank kommt, dann hätte ich dir gesagt, das wäre OKC, und sie haben es trotzdem gemacht. Wir haben uns natürlich darüber unterhalten und ich habe gesagt, okay, das kann nur dafür sein, dass sie eventuell schon sich vorstellen können, dass Reggie Jackson das Team verlassen wird in der Free Agency diesen Sommer. Auch dann finde ich es nicht den besten Move, sondern eher so einen klassischen Panic-Trade. Aber gut, das ist meine Meinung dazu. Die Bulls sind zwar weiterhin ein sehr, sehr gutes Team und ich glaube, es gibt keinen Grund, dass wir daran zweifeln, aber was man sehr wohl sieht, und das hat man auch die letzten Jahre auch unter Tom Thibodeau schon gesehen, ist, dass sie hier und da ein Spiel haben, wo sie offensiv sehr, sehr anfällig sind. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, sie haben bei ihren Niederlagen in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb Wochen, das war gegen Washington, Utah und Brooklyn, gestern in einem eher Highscoring-Game gegen Orlando. Allerdings gegen diese drei ersten Teams haben sie immer sehr viele Schwierigkeiten gehabt, Punkte zu erzielen. Gegen Washington 86, gegen Utah nur 77 Punkte und gegen Brooklyn 82. Vielleicht das nur einfach. Ich glaube, das kann man häufiger mal sehen, dass ja ein Team, was einen recht langsamen Pace spielt, was nicht das größte Offensivfeuerwerk abseits von Pau Gasol abfeuern kann, dass die auch mal strugglen werden zu punkten. Vielleicht noch ein Satz dazu. Würdest du sagen, dass sich so langsam ab der Hälfte der Saison diese Minuten von Thibodeau bemerkbar machen, dass Jimmy Butler oft mal gen 40 geht? Pau Gasol in seinem hohen Alter, und wir haben ja gesehen, in seinem 46-16, 46-18 Spiel, was er noch in der Lage ist zu machen, spielt aber oft auch 35 Minuten. Aber gerade in dieser Rolle, die Jimmy Butler jetzt hat, wir haben da schon oft drüber gesprochen, wenn Derrick Rose jede zweite Nacht draußen sitzt und in den Nächten, wo er spielt, öfter Dreier schießt als zum Korb zieht, dann ist Jimmy Butler mit die Nummer 1 Option im Angriff mit Gasol zusammen. Meinst du, das macht sich irgendwann bemerkbar, wenn wir so Richtung Februar, März, April schauen, bevor es in die Playoffs geht? Es gibt natürlich Spieler, die das unterschiedlich gut wegstecken. Ich glaube, Jimmy Butler ist wirklich vielleicht einer von fünf, zehn Spielern in der Liga, die das körperlich aushalten und nicht zusammenbrechen. Den langfristigen Effekt will ich mir jetzt einfach nicht vorstellen. Aber gerade bei älteren Spielern glaube ich schon, dass wenn er das nicht in den Griff bekommt mit den Minuten, und ist mir immer ein Rätsel. Ich meine, du hast Taj Gibson, du hast Nikola Mirotic, beide von der Bank kommt, und da musst du zusehen, dass du auch hier und da den Jungen mal nicht nur weniger Spielzeit gibst, sondern die auch einfach mal sitzen lässt, wenn du ein Back-to-Back hast oder mal die Auswärtsfahrt antrittst. Ich hoffe sehr für die Bulls, dass wir wirklich das Spiel, das Team in voller Stärke in den Playoffs sehen werden. Das wäre für jeden Basketballfan schade, wenn das nicht der Fall wäre. Insofern kann man nur hoffen, dass Thibodeau nicht weiter dem Wahnsinn verfällt an der Seitenlinie. Ein Team, was wir eben nicht extra noch aufgeführt haben, was eiskalt ist, sind die Minnesota Timberwolves. Da habe ich die ganzen Fans des Teams letzte Woche schon komplett als Stinker der Woche deklariert. Auch das zur Klarstellung, ihr seid natürlich nicht die Stinker, sondern die Leidtragenden daran. Hatten gestern einen Lichtblick, und zwar hat Mo Williams 52 Punkte gemacht. Ich habe es mir unten auch nochmal aufgeschrieben. Er war wirklich in the zone. 19 von 33 aus dem Feld, 6 Dreier eingestreut, 8 Freiwürfe. Das kennt man sogar ein bisschen, würde ich jetzt mal zuspitzen, vom Freiplatz, wenn du dich warm wirfst und auf einmal gehen 4, 5 hintereinander rein und denkst dir, Junge, lass mal schnell anfangen, das Pickup-Spiel zu machen, weil es gehen alle rein. Ich möchte das natürlich nicht vergleichen, wenn du vor 20.000 Leuten spielst. Aber das hat auch Mo Williams anschließend gesagt, das ist so, als wärst du einfach alleine in der Halle und der Korb ist so groß wie ein Meer. Und das in seinem Alter, ne? Dass dann nochmal die heiße Hand rauskommt. Er hat natürlich jetzt eine, sage ich mal, im Moment einen Freifahrtschein in Minnesota. Das Team muss nicht unbedingt gewinnen, das Team will nicht unbedingt gewinnen. Relativ viele junge Spieler im Team, dazu ist Ricky Rubio nach wie vor verletzt, kommt jetzt wohl langsam wieder zurück. Insofern kann er sich so ein Spiel auch einfach mal gönnen, ohne, wenn die alle nicht reingegangen wären, ohne dass ihm da einer böse ist, glaube ich. Der zweite Lichtblick vielleicht noch zu nennen, haben wir relativ wenig behandelt, ist Andrew Wiggins, der in den letzten Wochen echt ein paar ganz gute Partien abgeliefert hat, und es scheint so, als findet er langsam in die Liga, wo er am Anfang auch ein bisschen gestruggelt hat, aber es waren jetzt mal ein paar 20-Punkte-Spiele dabei. Ja, aber ansonsten ist in Minnesota tatsächlich nicht so viel zu lachen. Ansonsten hat auch Minnesota in insgesamt 23 Spielen gegen Teams aus der Western Conference genau 2 gewonnen. Aber gut, kommen wir noch zu zwei Spielern bei den Brooklyn Nets. Und zwar eine positive Erscheinung ist da Mason Plumlee, der wirklich sehr, sehr gut spielt, der jetzt auch startet. Brook Lopez kommt von der Bank und der gegen Houston, wir kommen nachher noch drauf zu sprechen, 10 von 11 Field Goal Attempts verwandelt hat und einfach unheimlich effektiv ist. Also ich muss sagen, ich kann schon verstehen, wieso er bei der WM mit dabei war, weil er einfach jemand ist, der so athletisch ist, der einfach immer mitläuft, mitrennt und da sehr einfache Punkte machen kann. Und hört sich jetzt doof an, weil für einen weißen Jungen dankt der halt echt alles. Also ich glaube, der würde gar nicht überlegen, einen Leger zu machen, sondern der stopft halt alles einfach rein. Aber vielleicht sieht er auch nur so athletisch aus, weil Brook Lopez mit seinen krummen Füßen und Kevin Garnett neben ihm stehen. Nee, aber er macht seine Sache wirklich ganz gut. Also seitdem, gerade, ich glaube, er hat angefangen, als Brook Lopez verletzt war, dass er dann wirklich mehr Spielzeit und auch eine Starting-Role gekriegt hat. Und seitdem legt er konstant gute Nummern auf, auch wenn es in Brooklyn jetzt überhaupt nicht läuft mit 6 Niederlagen in Folge, ist er da wirklich ein Lichtblick. Nicht, dass ihr uns sagt, uns wäre es nicht aufgefallen, in Miami wurde Hassanity ausgerufen, Hassan Whiteside, da müssen wir nochmal, glaube ich, genauer drauf gucken, ob der for real ist oder nicht. Es waren jetzt ein paar Spiele, wo der aus dem Nichts mal 2016 aufgelegt hat, averaged in den letzten 5, 6 Spielen fast 5 Blocks pro Spiel. Die Gesichter von Chris Bosh und Dwayne Wade ab und zu genauso erstaunt wie unsere. Das wollten wir nur der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass wir das auf dem Schirm haben. Aber ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, Plumlee spielt eine gute Saison in Brooklyn und ich glaube auch, dass sie in einem Kader voller millionenfach bezahlter älterer Männer ihn doch für die nächsten Jahre halten wollen und da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen wollen. Was haben wir noch? Ein paar Verletzungen wolltest du noch ansprechen, ne? Ja, einer dieser millionenschweren Männer aus Brooklyn ist verletzt. War ein bisschen kurios. Deron Williams hat eine gebrochene Rippe und fehlt jetzt dem Team erstmal auf unbestimmte Zeit. Interessant war nur, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, dass das Team ihm wohl nicht mitgeteilt hat, dass er sich eine Rippe gebrochen hat. Also der hat Schmerzen gehabt nach dem Spiel, wurde auch irgendwie geröntgt, die üblichen Maßnahmen wurden vorgenommen, hat gesagt, okay, er könnte am nächsten Spiel gegen Dallas nicht spielen. Das Team hat jedoch gesagt, nee, dein Einsatz ist probable, und er hat dann auch tatsächlich 4 Minuten gespielt, bevor er sich ausgewechselt hat, hat gesagt, nee, geht nicht, check mich doch nochmal durch. Hat mir gesagt, ja, stimmt, du hast dir die Rippe gebrochen, jetzt gerade. Und er hat so gesagt, ja, ihr seid doch bescheuert. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt nicht die Rippe gebrochen, sondern es ist schon passiert. Und ist da wohl ein bisschen böse gewesen und erwartet vielleicht jetzt auch endgültig getradet zu werden. Aber dazu vielleicht gleich nochmal mehr. Vielleicht versucht ja Brooklyn so, dieses Steve Nash-Ding durchzuziehen, diese Disabled Exception, einfach durchdrücken zu wollen, ihn verletzt spielen zu lassen, bis er dann endlich aufgibt und sagt, Leute, ich kann nicht mehr. Aber ich denke, was hat er auf dem Konto, irgendwie 20 Millionen, die er dieses Jahr noch kriegt, die wird er auch mit einem Bein noch mitnehmen wollen. Big L ist an der Leiste noch 3 Wochen raus, bis Februar. Wir haben es eben erwähnt, tut seinem Team allerdings keinen Abbruch, haben 5 Spiele in Folge, glaube ich, gewonnen. Und sonstige Verletzungen habe ich hier nur stehen. Kevin Garnett Kopf. Was sagst du dazu, was da gegen Houston passiert ist? Ja, wir sprechen ja gleich nochmal ausführlicher über das Houston-Spiel, aber das war wieder so ein typischer Kevin Garnett. Ich meine, Dwight Howard hat ihn natürlich ein bisschen provoziert, hat ihm eben so die Hand auf die Brust gehauen, glaube ich. Und dieses, was Jalen Rose in seinem Podcast immer ganz gerne sagt, hold me back. Das war wieder so ein typischer Kevin Garnett, große Fresse, sich von einem 1,80-Typen aufhalten lassen, so zu tun, als käme man nicht an ihm vorbei, und er wollte sich ja eigentlich mit Dwight Howard prügeln. Bullshit, aber das gehört für Kevin Garnett, glaube ich, seit Jahren dazu. Blöd nur, dass er diesmal ejected worden ist, wo er sonst noch manchmal glimpflich da aus der Sache rausgekommen ist. Normalerweise nutzt er das ja, um für den Rest des Spiels seinen Gegenspieler dann psychisch irgendwie fertig machen zu wollen. Das hat in dem Spiel nicht geklappt. Houston hat Brooklyn ordentlich nach Hause geschickt und Dwight Howard war da nicht ganz unbeteiligt dran. Unvergesslich für mich, der Videoclip, YouTubed ihn, wie er tatsächlich sich mitten im Spiel an der Mittellinie hinsetzt auf alle Viere und José Calderón anbellt. Also wer sich jetzt gerade irgendwie fragt, was erzählen die gerade für einen Scheiß, geht was schnell ins Net und YouTube ist. Vielleicht das nur zum Tipp. Stan Van Gundy ist, Van Gundy, der Reporter, der Jeff Van Gundy, ist genauso erstaunt wie ihr, dass das gerade passiert ist. Einen dazu habe ich noch, eine Kevin Garnett-Geschichte. Ich glaube, es ist vorletzte Saison gewesen, als er sich auf dem Court in dem Heimspiel der Knicks mit Melo angelegt hat. Da ging es dann darum, dass er irgendwas über Melos Frau gesagt haben soll und bla bla bla. Und da fand ich ganz geil, nicht unbedingt nur als Melo-Fan, aber normalerweise ist das so, dass die Gegenspieler von Garnett dann nicht wissen, was sie machen sollen, und dann irgendwie Garnett als ein lang verdienter Spieler geht dann in den Kopf der Gegner und die schrecken so ein bisschen zurück. Melo ist damals in die Kabine gegangen, hat draußen vor der Halle, vor dem Bus auf Kevin Garnett gewartet, um ihm auf die Fresse zu hauen. Ist dann natürlich nicht dazu gekommen, aber da sind auf jeden Fall ein paar Egos aneinander gekracht. Ja, soweit mit den Quick-Hittern, Verletzungen und News so ein bisschen abseits des Courts und was uns so aufgefallen ist. Dann kommen wir zum ersten Award für diese Woche, und das ist der Freak of the Week. Mal gucken, ob wir das Intro diesmal besser hinkriegen als das gute Intro, was wir von letzter Woche hatten. Ja, hat besser funktioniert. Ich fange einfach mal an. Freak of the Week. Ich habe 2 Jungs, die wir gerade schon beide namentlich genannt hatten, diesmal auf dem Zettel. Für mich Freak of the Week, Brandon Jennings und Kemba Walker. Einmal deswegen, weil beide ihr Team aktuell zu einer Winning Streak geführt haben. Der eine zu einem Rekord von 9-1 in Detroit. Nur die letzten 10 Spiele, und Kemba Walker mit 5 Spielen in Folge. Brandon Jennings, das ist jetzt schon ein bisschen länger her als eine Woche, ich lasse es trotzdem gelten, mit diesem Game-Winner zum Beispiel gegen San Antonio, 0,1 Sekunden noch auf der Uhr, wo er den aktuellen Champion dann besiegt hat im vierten Viertel, aber auch sonst viele 30-Punkte-Spiele dabei gewesen und alles wirklich, nachdem Jay Smooth das Team verlassen hat, das finde ich so bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall heiß wie Frittenfett aktuell, genauso aber Kemba Walker, die letzten 4 Spiele, 33 Punkte gegen Boston, 31 gegen die Pelicans, 29 gegen Toronto und 28 gegen New York. Der Junge schießt halt aus allen Rohren im Moment und wie wir das gerade schon bei Mo Williams mal angemerkt haben, im Moment läuft's und zwar nicht nur in einem Spiel, sondern er scheint über eine Stretch von 5 Spielen mittlerweile heiß zu sein. Deswegen hat vielleicht bei mir im Moment in dieser Woche mit dem Award Kemba Walker so ganz leicht die Nase vorn, weil die Stats einfach noch ein bisschen besser sind. Give me that hot sauce. Kannst du da auch sagen. Witzig ist, dass sowohl der Freak of the Week als auch der Stinker der Woche von uns beiden nicht abgesprochen, zwar zwei unterschiedliche Spieler jeweils sind, aber aus demselben Team kommen jeweils. Ich habe nämlich Greg Monroe als Freak of the Week und habe ihn einfach mal als größten Nutznießer der wie viel schadet Josh Smith seinem Team-Saga bezeichnet. Ja, halte ich es kurz. Du hast es schon erwähnt, in dieser Woche waren die Pistons 3-1, also da haben 3 Siege eingefahren und Greg Monroe war ein wesentlicher Teil davon. 20 Punkte pro Spiel, 14,3 Rebounds, davon 4 offensiv, 3 Assists und ein Steal bei über 50% aus dem Feld. Was aber vor allem wichtig war, ist, dass er nur 14,3 Field Goal Attempts geaveraged hat. Greg Monroe ja, ist sonst häufig schnell dabei, dann doch irgendwie mal 18 bis 20 Würfe pro Spiel zu nehmen und dann geht diese Punkte pro Wurf Average dann dementsprechend ziemlich weit runter, wenn du keine Dreier und keine Freiwürfe wirfst. Insofern Greg Monroe, mein Freak of the Week. Honorable Mention, Klay Thompson. Habe ich direkt noch eine Nachfrage an dich zu Greg Monroe. Glaubst du, durch die bessere Rolle, die er jetzt in, dass er A, resigned und B, oder dass ihn ein Team hoffnungslos overpayen wird, sogar in Richtung Max-Player durch diese Rolle, die er jetzt in Detroit hat, im Gegensatz zu diesem ganzen Hokuspokus, was vor der Saison gelaufen ist? Also das Wort Max will ich lieber nicht in den Mund nehmen, weil er wirklich so ein High-Volume-Spieler ist. Also er macht natürlich viele Sachen sehr gut, was die Picks betreffen, was das Rebounding betrifft. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich so effektiv ist und einem Team defensiv und offensiv so viel weiterhelfen kann, dass das wirklich der Fall ist. Insofern sehe ich die Chancen von Detroit eigentlich sehr gut, dass sie ihn dann landen. Natürlich wird er sein Geld haben wollen, aber ja, jetzt kann ich mir vorstellen, gerade wenn es weiter so gut laufen sollte und vielleicht Detroit irgendwie noch als Achter in die Playoffs kommen sollte, dann ja, wird das eine recht runde Sache sein. Kommen wir zum zweiten Award, den wir wöchentlich vergeben. Ihr kennt ihn, es ist der Stinker der Woche. Der Zong wird diesmal ehrenhaft überreicht an Joe Johnson. Von den Brooklyn Nets. Joe Johnson hat zwar jetzt auch die größten Statistiken gebracht, 14,8 Punkte, nur 38% aus dem Feld, nur 2 Free-Throw-Attempts pro Spiel. Es geht mir aber dabei weniger um die Statistiken, als vielmehr um das Problem, dass er wirklich dieser klassische 9-to-5-Guy ist, aber in einem bösen Sinne. Sprich, er geht jeden Tag zur Arbeit, macht seinen Job und guckt um 4:45 auf die Uhr und sagt, Junge, jetzt gehe ich nach Hause. Mehr steht nicht in meinem Vertrag. Der Stift fällt auf den Schreibtisch und dann geht er nach Hause. Was ich damit sagen möchte, Joe Johnson macht nie mehr als notwendig, erscheint mir. Und er könnte so irgendwie, so glaube ich jedenfalls, vielleicht glaube ich da noch zu sehr an ihn, er könnte so viel mehr. Und er läuft immer halbherzig über den Court, macht ein paar Assists, holt sich 2, 3 Rebounds, trifft ein paar Dreier und dann geht er nach Hause. Und das finde ich echt schade, gerade wenn du siehst, dass das Team ihn gebraucht hätte, dass sie jetzt eine Niederlagenserie haben, wo du auch mal einen Spieler brauchst, der dann, ja wie die Amis sagen, ja, step up. Und das hat er eben nicht gemacht. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, als du auf meinen Zettel hier geschielt hast. Mein Stinker der Woche ist aus dem gleichen Team, und zwar Brook Lopez. Ich tue Brook Lopez vielleicht auch ein bisschen Unrecht damit, weil er ja im Moment oder durch seine Verletzungen mitten in der Saison auch ein bisschen limitierte Spielzeit hat. Dennoch die letzten 4 Spiele, 6 Punkte, dann mal 18 Punkte, 11 Punkte, 12 Punkte. großer Vertrag, viele Hoffnungen in Brook Lopez gesetzt, auch vor der Verletzung schon, als Dwight Howard damals nicht in Brooklyn unterschrieben hat, wurde dann Brook Lopez gesigned zu einem horrenden Vertrag. Das läuft alles nicht rund und Brook Lopez oder wie du auch sagst, Joe Johnson sind da auch so ein bisschen sinnbildlich für. Also vielleicht ist es dann auch so, dass sie schon mit dem Brooklyn Nets so ein bisschen abgehakt haben. Das Projekt Brooklyn Nets hat nicht funktioniert. Man hört ja auch, dass Prokhorov das Team verkaufen möchte, beziehungsweise jetzt sozusagen auf den Trademark gestellt hat. Ja, es scheint irgendwie alles düster zu sein, was die Zukunft angeht. Wie gesagt, Garnett, Joe Johnson, Deron Williams, Brook Lopez, alles Riesenverträge, alles keine jungen Typen mehr. Wenn man da Mason Plumlee als Lichtblick rausheben möchte, okay, aber mehr als ein Glühwürmchen ist Mason Plumlee dann ehrlich gesagt auch nicht. Die Picks gehören alle Boston für die gefühlt nächsten 57 Jahre und Atlanta, genau. Insofern wird man da über den Draft auch nicht mehr kommen können. Ich bin gespannt, ob man einen derjenigen, der Spieler noch loswerden kann. Brook Lopez, jetzt als mein Stinker der Woche, war in den letzten Wochen immer mal wieder in Trade-Gerüchte verstrickt. Also das, es gibt mit Sicherheit auch Teams, die ihn gerne haben würden. Er ist ja offensiv absolut talentiert, auch wenn das immer sowas von unorthodox aussieht. Brook Lopez ist so ein bisschen der Thomas Müller des Basketballs, finde ich. Macht offensiv total viel richtig, aber es sieht halt echt nicht cool aus. Aber wie auch immer, sie müssen erstmal einen finden, der die ganzen großen Verträge wegnimmt, plus die Knöchel von Brook Lopez, und ich glaube, das wird nicht so einfach. Kommen wir zum Spiel der Woche, was wir euch diese Woche ans Herz legen. Das, da habe ich auf jeden Fall eins. Ich glaube, du hast auch noch ein, zwei Schmankerl, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass ihr auf jeden Fall Freitagnacht euch die Nacht um die Ohren schlagen müsst, weil dann Atlanta in Toronto antritt und Atlanta spielt gegen Toronto und ist natürlich das Spitzenspiel in der Eastern Conference. Und wenn ihr es Freitag nicht schaffen solltet auf Samstag, dann könnt ihr das Atlanta Back-to-Back-Spiel gucken. Die spielen nämlich am nächsten Tag direkt in Chicago und das ist sicherlich auch sehr vielversprechend. Ja, dann gebe ich euch noch die Spitzenspiele im Westen mit an die Hand, die zufälligerweise auch in den nächsten Tagen stattfinden. Das ist erstmal OKC gegen Houston und OKC gegen Golden State. Ich glaube, was da Potenzial angeht und schönen Basketball, ist da auch relativ viel zu holen. Und wo wir sie gerade genannt haben, kommen wir dann auch schon zu Houston, denke ich. Das adoptierte Team der Woche. Ihr habt uns auf allen Kanälen, Facebook, Instagram, über Nachrichten, über die wir uns auch sehr gefreut haben, in dieser Woche geschrieben, dass ihr die Houston Rockets zur Mehrheit mal sehen wollt, beziehungsweise dass wir mehr darüber sprechen wollen. Und das machen wir dann auch. Die Spiele, die ich mir aufgeschrieben habe in den letzten Tagen, jetzt mal von hinten nach beziehungsweise von vorne nach hinten, Brooklyn, Utah, New York und Cleveland. Ich weiß nicht, ob du, je nachdem, wie wir es rechnen, ist es ja immer so eine Frage mit den Pots, wie wir es machen, aber die besprechen wir dann ausführlich und dann werden wir auch so ein bisschen generell über die Rockets reden. Ich würde mal dann wiederum hinten anfangen mit Cleveland. Ein Sieg gegen die Cleveland Cavaliers, noch dezimiert gewesen ohne LeBron James, der erst letzte Nacht wieder zurückgekommen ist bei den Cavs. 105-93 für Houston. Was mir aufgefallen ist, fürs Team ein starkes viertes Quarter gespielt, was Houston in dem Spiel ausgezeichnet hat. Also dieses Closing, ein enges Spiel dann auch am Ende für sich zu entscheiden. 32-19, da hatte Cleveland im Grunde nicht viel mehr mitzureden, was das Ende des Spiels angeht. 26 Assists ist relativ hoch und Rebounding 50-37 ist natürlich eine Hausnummer. Wenn du das als Gegner so hoch verlierst, dann hast du auch im Grunde nichts mehr mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Ungewöhnlich für dieses Spiel war, dass Jay Smooth 7 von 10 aus dem Feld geschossen hat. 70%, eine Marke, die er sich rot im Kalender anstreichen sollte. Das ist und das wird auch in Zukunft nicht mehr so oft passieren. Und Dwight Howard halt mit seinem üblichen Double-Double. Aber das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Wie gesagt, das Rebounding gegen Cleveland eigentlich so mit der größte Faktor plus das vierte Viertel. Ja, genau. 19 Offensiv-Rebounds, davon hat Dwight allein 10. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, gerade was so die Second-Chance-Points betrifft. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, jetzt nicht nur speziell zu diesem Spiel, sondern generell. Die Rockets spielen halt eine sehr, sehr kleine Frontcourt-Rotation. Ist natürlich, weil Terrence Jones noch verletzt ist. Sie haben aber derzeit wirklich effektiv nur 3 Spieler auf den großen Positionen. Und das ist Dwight, Donatas Montiunas, also Demo, wie er so genannt wird, und eben Josh Smith, also Small Ball Vierer oder Vierer. Und das ist natürlich recht dünn auf die Dauer gerechnet. Ich meine, wir können nachher nochmal drüber sprechen, inwieweit das für die Rockets in den Playoffs ein Problem werden könnte mit den großen Gegenspielern und der recht kleinen Rotation. Aber das scheint in der Saison eigentlich ganz gut zu funktionieren, ohne dass man Dwight irgendwie 40 Minuten spielen lassen muss. Zweiter Punkt, Patrick Beverley, einer meiner Favorites, wenn er allerdings sonst ein Defensiv-Ass keinen guten Tag hat auf dem defensiven oder am eigenen Ende des Feldes, dann hat der gegnerische Point Guard Weihnachten. In dem Fall war das Kyrie Irving, der hat nämlich 38 Punkte gemacht. Wir wissen alle, dass du dann nicht irgendwie sagst, okay, wenn Beverly einen schlechten Tag hat, setze ich Harden auf ihn, weil dann macht er 60. Das ist immer noch so, auch wenn die Rockets sehr stark versuchen wollen, uns weiß zu machen, dass Harden jetzt auf einmal ein Stopper geworden ist. Da profitiert er doch sehr davon, dass Houston auch Trevor Ariza an Land geholt hat und dass demnach Houston eine sehr, sehr gute Perimeter-Defense hat, trotz seiner Schwächen. Ja, genau, das habe ich mir auch übergreifend aufgeschrieben. Houston hat aktuell, was die Punkte pro Spiel angeht, des Gegners die fünftbeste Defense der Liga. Aber wie du schon gesagt hast, James Harden kann halt wunderbar hinter Patrick Beverley und Trevor Ariza versteckt werden. Vielleicht war das für das Spiel gegen Cleveland auch so ein bisschen die Taktik, kann ich mir vorstellen, Kyrie Irving schießen zu lassen, denn Kyrie Irving ist auch dafür bekannt, dass er weiter schießt, wenn er gerade bei 1 von 12 steht, und halt Kevin Love nicht unbedingt viel machen lassen, und um den wird sich Dwight Howard kümmern, was die Rebounding-Statistiken dann gezeigt hatten. Da hatte Kevin Love nicht so wirklich viel mitzureden. Nächstes Spiel war gegen New York, ziemlich deutlich, 24-Punkte-Sieg, 120-96 im Garden. Die Dreier sind mir aufgefallen und ich glaube, das ist eine Sache, worüber wir ein bisschen länger reden können bei den Houston Rockets, über die die Schussbilder des Teams, dass sie kaum Zweier nehmen und viele Dreier. In diesem Spiel war es Trevor Ariza mit 4 von 6, Beverly mit 4 von 6, Terry mit 3 von 5. Insgesamt 16 Dreier hat es im Garden geregnet an diesem Abend. Und dann ist es unabhängig davon, ob New York ein schlechtes Team ist oder nicht, was sie sind, aber unheimlich schwer für jedes Team zu gewinnen, wenn der Gegner 16 Dreier macht. Auch wenn er sich in dem Spiel 40 Dreier nimmt, was natürlich echt eine Hausnummer ist. Nichtsdestotrotz 53% aus dem Feld geschossen und 25 Punkte auf Turnover. Gerade in so einem Spiel, was relativ früh entschieden ist, zeugt das so ein bisschen davon, dass das Team trotzdem giftig ist, den Steals hinterhergeht und daraus dann direkt Fast Breaks, zum Beispiel mit ihrer einen New Acquisition Corey Brewer, der dafür bekannt ist, dass er feilschnell vorne ist und dann seinen üblichen Zwei-Hände-Dank vorne macht, dann ablegt. Ja, die wesentlichen Punkte hast du schon erwähnt. Zwei Indizien dafür, dass das Spiel recht schnell entschieden worden ist durch die Starting Five, sind zum einen das Plus-Minus der Houston Starting Five. Da kann ich ja mal kurz vorlesen. Demo mit plus 31, Harden mit plus 32, Ariza mit plus 28, ebenso Patrick Beverley und Dwight mit plus 18. Da sieht man, dass sie sehr schnell nach vorne geprescht sind. Das siehst du auch daran, dass Travis Ware 21 Punkte gemacht hat und Langston Galloway 19. Da siehst du, okay, da gab es viel Zeit und Raum für die Jungs, ein bisschen Schüsse loszulassen. Klar, mal schauen, Langston Galloway, was der so kann jetzt, hat ein tolles Spiel abgeliefert. Von Seiten der Houston Rockets, James Harden ist die, so nenne ich es jetzt mal, perfekte Rotationsbrücke. Du brauchst eigentlich in jedem Team jemand, der, wenn du die ersten Auswechslungen tätigst, der dann von den Startern drin bleibt und weiterhin so den Spielfluss aufrechterhält. Und James Harden ist jemand, der das wirklich extrem gut kann, wo du wirklich merkst, okay, da gibt's jetzt keinen Bruch im Spielfluss. Wenn die ersten Auswechselspieler, wenn Terry, wenn Brewer, Papanikolaou oder ähnliche, Josh Smith in dem Fall reinkommen, und das ist auf jeden Fall sichtbar, dass er als kreatives Gehirn dieser zweiten Garde dann eben den Spielern sehr viel hilft, einfache Schüsse zu kreieren. Was jetzt Harden speziell betrifft, würde ich sagen, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ja, und ich glaube, dann zeigt sich auch wieder das, was ich eben so mal angesprochen hatte. Sie nehmen halt überhaupt keine Zwei-Punkte-Würfe, bis auf Züge zum Korb, was natürlich James Harden in Perfektion kann, gerade noch, wenn es darum geht, Foul zu ziehen. Aber eben viele Dreier. Und wenn James Harden für die zweite Garde als Playmaker auf dem Platz ist, mit seinen über knapp 7 Assists, die er in der Saison averaged, dann hat er zum einen die Möglichkeit, Kickouts zu spielen auf Ariza, auf Jason Terry sogar in der zweiten Garde oder Corey Brewer, der tatsächlich ein paar Dreier getroffen hat in den letzten Spielen, was er bei seinem Zug zum Korb unheimlich gut macht. Und wir hatten es in Atlanta angesprochen, letzte Woche diese Hockey-Assist, also dieser Second-Assist, um den Perimeter rum nochmal einen weitergeben und so jemand wie Terry, auch wenn er steinalt ist, der swischt den dann halt rein. Er hatte sogar im letzten Spiel das Selbstbewusstsein, sich dann mal einen schönen Pull-Up-Dreier beim Fastbreak zu nehmen. Das kommt dann natürlich durch Selbstbewusstsein, aber wie du schon sagst, James Harden ist goldrichtig dafür, die Jungs dann einzusetzen, wenn er nicht gerade wieder mit den Händen über dem Kopf geschlagen zurückläuft, wenn Jay Smooth sich einen von diesen Dreiern genommen hat. Vielleicht täuscht er nächstes Mal den Pass lieber nur an und nimmt ihn dann selber. Ja, das nächste Spiel war zu Hause gegen Utah, ebenfalls recht schnell entschieden, deshalb habe ich da auch gar nicht mal so viele Sachen mir aufgeschrieben, 97-82 gewonnen. Im Prinzip war es sogar schon nach der ersten Halbzeit entschieden, sodass ich habe da mal reingeschaut, der Coach Kevin McHale einige Line-Up-Experimente gemacht hat. Das ist natürlich, wenn du zwei neue Spieler zu integrieren hast in die Rotation, Josh Smith und Corey Brewer, recht wichtig zu gucken, okay, wie mit welchen Leuten spielt er am besten zusammen, wie setzen wir die Line-Ups aufs Feld. Und da ist das natürlich eine willkommene Gelegenheit, wenn du mit 15 vorne liegst, einfach mal zu gucken, wie funktioniert das. Vielleicht auch als Indikator, nach Halbzeitführung haben die Rockets 22 von 24 Spielen diese Saison bisher für sich entschieden. Und das ist natürlich sehr, sehr stark. Ja, zu dem Spiel habe ich tatsächlich auch nicht viel aufgeschrieben, weil es eben so deutlich war. Ich habe 16 Steals und 38 Punkte auf Turnover. Spricht wieder dafür, dass Houston relativ schnell spielt. Gallig in der Defense ist um Beverly, um Ariza rum, die ich glaube in dem Spiel 4 oder 5 Steals hatten und dann relativ schnell nach vorne geht. Dann kommen wir zum Spiel gegen Brooklyn. Das war schlussendlich auch relativ deutlich. Houston hat in dieser Saison, ich muss nochmal ganz genau gucken, eine der besten, die second-best Dreierverteidigung der Liga. Das hat sich im Spiel gegen Brooklyn ganz deutlich gezeigt. Brooklyn hat 23% von der Dreierlinie geschossen. Houston hält aktuell im Durchschnitt den Gegner bei 30% von der Dreierlinie. Also wie gesagt, der zweitbeste Wert der Liga. Zu Monty Jonas würde ich gerne noch ein, zwei Sätze sagen. Der gefällt mir richtig gut. Ich hatte erst so ein bisschen die Befürchtung, als Jay Smooth in die Mannschaft gekommen ist und man in der Presse gelesen hat, dass Kevin McHale ihm Starting-Platz angeboten hat, dass das auf Kosten von Monty Jonas geht. In den Spielen, die wir uns diese Woche angeguckt haben, hat er nie schlechter, berichtigt mich, wenn es falsch ist, aber ich meine, gesehen zu haben, nie schlechter als 60% aus dem Feld geschossen. Er weiß natürlich um seine Rolle. James Harden wird immer die Nummer 1 Option sein. Wenn es die nicht ist, dann ist es irgendwie Ariza oder der LU-Pass auf Dwight Howard. Aber Monty Jonas macht seine Sache verdammt gut und dreimal in dieser Woche, einmal fast und zweimal dann Double-Double aufgelegt. Das ist eben genau das, was Jay Smooth nicht macht. Dieses unterm Korb hustlen, den Putback holen, den Rebound holen, den Offensiv-Rebound holen, auch mal hässliche Körbe machen und dann irgendwie mit 10 Punkten, 9 Rebounds und 2 Assists nach Hause gehen, anstatt wie Jay Smooth das will mit 36 Punkten und am besten 4 geworfenen Dreiern oder so. Deswegen gefällt mir seine Rolle richtig gut und ich glaube auch, dass so ein Spieler in der Kabine, im Lockerroom auch richtig gut passt, stellt keine großen Ansprüche, macht seinen Job, wahrscheinlich eher so ein stiller Vertreter im Team. Ja, und sonst gab es in dem Spiel gegen Brooklyn schon diesen angedeuteten Zwist zwischen Dwight Howard und Kevin Garnett, die mit Sicherheit nicht zu den beiden sympathischsten Spielern der Liga gehören. Ja, ist die Frage, ob man berechtigterweise sagen könnte, Hashtag most hated zu Dwight Howard, nachdem wir ja schon mal darüber gesprochen haben, dass LaMarcus Aldridge, Kevin Durant, Kobe Bryant, alle dieses Jahr schon ein bisschen Beef mit ihm hatten oder auch ihn soft genannt haben. Und ich glaube schon, dass Dwight mit seinen Antics ein bisschen das auch provoziert. Ich habe als Professor des Lip-Reading gesehen, dass er vorher wohl gesagt hat, okay, ja, what you gonna do? Und das ist natürlich schlecht, das mir KG zu sagen, auch wenn der häufig selber mal die große Fresse hatte und weggelaufen ist. Dann hat KG gesagt, ja, dann werfe ich dir jetzt mal den Ball vor und dann gibt's ein Headbutt. Ja, ich weiß nicht, es wird natürlich recht viel daraus gemacht und gerade so in YouTube wird dann direkt hier Fight und es gibt ganz viele Klicks und ich glaube, das gehört einfach manchmal ein bisschen dazu, so ein bisschen Beef. Dann ist das gegessen, Garnett ist gesperrt für ein Spiel und ich glaube, da können wir dann auch einen Punkt hintersetzen. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht wirklich darüber reden, wer hätte gewonnen, wenn jetzt die gekämpft hätten oder so. Ich meine, das alles wird nicht passieren, gibt's nicht mehr. Ich find's ehrlich gesagt manchmal ganz nett oder interessant, wenn es auch mal ein bisschen chippy wird. Gerade in den Playoffs freue ich mich, wenn solche Sachen mal passieren und es dann vielleicht auch mal dabei belassen wird, weiß ich nicht, maximal ein Double Technical zu gehen. Der Headbutt war ein bisschen viel, insofern ist er rausgeflogen und gut ist die Sache. Ich finde das auch geil, gerade in den Playoffs. Letztes Jahr, wie Nene seinen Gegenspieler gewirkt hat, wo wir dachten, er rennt in den, genau, Jimmy Butler, wo er den Kopf fast abreißt. Aber ich glaube auch, seit Ron Artest hat es keine zünftige Schlägerei mehr in der NBA gegeben. Und das war ja wirklich, also, naja, ob man dafür jemanden sperren muss oder nicht, das sei mal dahingestellt. Über James Harden reden wir gleich noch ausführlich. Das müssen wir, wenn wir über die Houston Rockets reden. Ich würde gerne nochmal einen kurzen Ausblick schon wagen auf die nächste Saison, weil ich mir den Cap von den Houston Rockets mal angeguckt habe, wie denn so die Verträge in den nächsten Jahren gestaltet sind, beziehungsweise was sie denn nächsten Sommer theoretisch machen könnten. Patrick Beverley ist im Grunde der einzige Free Agent, den sie haben. Corey Brewer hat eine Spieleroption, die er wahrscheinlich ziehen wird für 5 Millionen. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass der Salary Cap ohne Patrick Beverley schon bei 65 Millionen liegt, also im Grunde schon an der Grenze bei dem, was zu erwarten ist, was der neue Salary Cap sein wird. Wenn sich Houston nochmal verstärkt, so waren jedenfalls die Gerüchte in den letzten Wochen und Monaten, dann wird das die Point Guard Position sein, also ich glaube, sie wären bereit, Patrick Beverley potenziell gegen jemand anders auszutauschen. Da müssten sie dann aber vom Cap Room wiederum Platz machen. Was sie machen könnten, denn den haben wir jetzt gerade gar nicht erwähnt, wäre Terrence Jones mit ungefähr 4 Millionen und einer Teamoption, Terrence Jones mit seinen 4 Millionen abgeben und Papanikolaou mit 4 Millionen und einer Teamoption. Dann hättest du ungefähr 8 bis 9 Millionen, sage ich mal, je nachdem wie der Capspace ist, zu vergeben. Und dann ist die Frage, ob sie vielleicht an einen Reggie Jackson oder Dragic oder einen dieser Point Guards, der im Sommer zu haben ist, rankommen. Fändest du das gut? Findest du das realistisch? Oder sagst du, naja, eigentlich die Defense von Beverley steht dem Team so gut und durch das Playmaking von Harden brauchst du jetzt keinen Dragic? Ich glaube, dass sie nicht unbedingt einen Point Guard brauchen. Wenn einer auf dem Markt zu haben ist, dann ist es das natürlich wert, zu überlegen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin da ein bisschen biased. Ich mag Patrick Beverley sehr gerne. Ist, glaube ich, ja, so unter den Top 3, 4 Verteidigern auf der Point Guard Position in der Liga. Mike Conley müsstest du ja noch damit nennen, fällt mir gerade ein. Klar. Ja, also ich sage einfach mal, klar, es ist immer schwierig, so Top 3, Top 5 zu sagen, aber Fakt ist, dass er auf jeden Fall wirklich ein Stopper ist und sogar auch seinen Dreier ein bisschen verbessert hat, wenn er da noch ein bisschen in der Offseason dran arbeitet, wäre das natürlich super, zumal ich glaube, dass er nicht sonderlich viel Geld bekommen wird. Das ist leider das Dilemma in der Liga, dass Defensivspezialisten Tony Allen, lässt grüßen, nicht sonderlich viel Geld bekommen in ihren Verträgen und insofern könnten sie erstmal verlängern und dann immer noch schauen, was man macht. Terrence Jones ist natürlich ein Trade-Chip, den du allerdings jetzt diese Saison erstmal noch ein bisschen spielen lassen musst, um das wieder zu zeigen. Er hat gerade letzte Saison gezeigt, dass er auf jeden Fall sich mit Dwight Howard sehr gut ergänzt. Wird man sehen, wie er auch wieder zurück ins Team kommt, wenn Josh Smith jetzt ihm Minuten klauen könnte. Aber im Hinblick auf die Zeit kommen wir vielleicht lieber auf den wesentlichen Punkt, und zwar auf James Harden und generell die Spielphilosophie der Houston Rockets. Wie ihr ja vielleicht wisst, spielen die Houston Rockets den modernsten Basketball, den es so gibt. Was meine ich damit? Moderner Basketball heißt wirklich strictly nur Dreier und Punkte in der Zone, Korbversuche in der Zone, möglichst wenig Midrange-Würfe. Das ist einfach, ehrlich gesagt, von Daryl Morey, dem General Manager, initiiert worden, der gesagt hat, hey, ich komme ein bisschen aus der Advanced Stats-Nische und habe da mir ein bisschen was angeguckt. Und es ist einfach am effektivsten, wenn man so spielt und diese anderen Sachen auslässt. Das sieht man natürlich jetzt auch, dass sie komplett darauf ausgerichtet sind in den Zahlen. Sie haben mit 33,9 versuchten Dreiern pro Spiel mit Abstand den besten Wert in der Liga. Der zweite sind die Clippers mit 26,8, also mit über 7 weniger Dreierversuchen. Davon sind 24,7 Catch and Shoot, das gehört ebenfalls zur Ligaspitze. Und wieso sie überhaupt in der Lage sind, das zu machen, liegt am Spielmacher, liegt an James Harden. Und ich glaube, wir beleuchten jetzt ein bisschen sein Skillset und was er für das Team bedeutet. Ja, genau. Wir hatten hier gerade in der Runde, in der wir hier zusammensitzen, gerade mal drüber gesprochen, dass es nicht manchmal immer so positiv ist oder so nett, ihm beim Basketballspielen zuzugucken. Was sage ich damit? Natürlich gehört er zu einem der gefährlichsten Offensivspieler der Liga, wenn nicht sogar gerade im Moment zum gefährlichsten Offensivspieler der Liga. Aber dieses Ziehen zum Korb mit den Armen wedeln und jedes Mal den End-One kriegen, das ist natürlich, was so den Spielfluss angeht, nicht immer ganz cool. Dazu kommen allerdings diese perversen Crossover, die es auch zum Beispiel, guckt euch den gegen Allen Anderson, gegen Brooklyn mal an von voriger Nacht, und halt dieses Selbstbewusstsein, die Dreier zu treffen. Das sind alles so mehr die Showman-Stats, sage ich mal, oder die Showmaker-Sachen. Was aber unheimlich wichtig ist, das hatte ich gerade schon mal angesprochen, ist seine Ability, Assists zu geben und zu den Leuten, die gerade in der Ecke stehen, wie in Jason Terry zum Beispiel, diese Kickouts, die er wunderbar macht, diese Hockey-Assists, aber auch das Team zu führen in diesen Klatsch-Momenten. Dadurch, dass er sich das Selbstbewusstsein durch die ersten drei Viertel holt, ist er im vierten Viertel fast unschlagbar. Natürlich ist er auch in der MVP-Conversation in diesem Jahr, vielleicht sogar der Frontrunner. Kann man sich drüber streiten, wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, ob nicht Steph Curry oder jemand anders noch da mitzureden haben, aber James Harden gehört mit Sicherheit ganz oben dazu. Ich lese einfach mal kurz vor. 26,9 Punkte pro Spiel, 6,6 Assists, 4,8 Rebounds pro Spiel. Das sind fast die Zahlen, die LeBron letztes Jahr aufgelegt hat. 1,8 Steals, wovon von diesen 1,8 sind 1,8 Gambling, möchte ich mal sagen. So viel nochmal zu der Defense. Er schießt aber auch unglaublich. Also 90% Freiwürfe ist klar, die muss er auch treffen, so wie er das in sein Spielsystem implementiert hat. Aber eben auch fast 50% aus dem Feld und fast 40% von der Dreierlinie. Das ist schon echt ordentlich. Gerade mit diesem offensiven Feuerwerk, was er da immer abreißt und auch diese Volume, die dahinter steckt. Er nimmt sich ja jetzt nicht gerade nur 15 Schüsse, ist es unheimlich schwer, bei 50% und 40% zu bleiben. Natürlich liegt das auch daran, dass er sich im Gegensatz zu anderen Spielern keine langen Zweier nimmt und keine Jumpshots oder sonst was. Die Field Goals sind natürlich in der Percentage höher, wenn du zum Korb ziehst, aber auch da trifft er halt fast jeden End-One. So, ich muss mich jetzt ein bisschen zügeln, weil ich wirklich absolut begeistert bin von James Harden. Ich bin ja zugegeben auch so ein bisschen so ein Statistik-Nerd und da sehe ich natürlich nur Dollarzeichen in den Augen, wenn ich mir das Spiel von James Harden angucke. Paar Aspekte hast du jetzt schon genannt, zum Beispiel dieses Drive-and-Kick. Es ist tatsächlich so, dass ist mittlerweile das wichtigste Asset meiner Ansicht nach für Ballhändler in der NBA ist, die Fähigkeit zu besitzen, in die Zone zu dringen und raus für einen vollen Corner-Dreier den Pass zu spielen. Da gibt es einen ganz netten Begriff im Englischen, der nennt sich Architect vom Three-Point-Arc eben, dass du wirklich da dahinter stehst, diese Sachen zu oder diese Würfe zu kreieren. Die Begründung liegt darin, dass der Corner-Dreier, also der Dreier aus den Ecken, der wertvollste Wurf im Basketball ist. Das ist unbestritten, weil dort die Entfernung zum Korb für Dreier am geringsten ist und du sozusagen entweder einen langen Zweier top of the key hast oder halt einen Dreier von der Seite. Dafür gibt es aber einen Punkt mehr. Deshalb ist es der wertvollste Wurf im Basketball. Da gibt es auch Zahlen für. Harden ist nämlich mit bisher 113 assistierten Dreiern, das auch mit Abstand der beste Wert der Liga. Nicht nur darin vorne, sondern hat von diesen 113 auch 58 Eckendreier kreiert. Wenn man dann noch seine eigenen erzielten Dreier hinzuzählt, ist er also jetzt bei 195 erfolgreichen Dreiern, an denen er beteiligt war, was natürlich, muss nicht sagen, auch nochmal explizit Ligaspitze ist. Ja, ist sogar mehr als Kyle Korver. Man kann sagen, dass gerade sein Drive halt sein größtes Asset ist, auch wenn er abschließt, beziehungsweise sogar wenn der Ball nicht in den Korb geht. Ich habe das aus einem Artikel von Grantland von Kirk Goldsberry. Da ist es nämlich so, dass er auch sogenannte Functional Misses hat, also gute Fehlwürfe, wenn man so will. Denn auch wenn Harden 54% seiner Körbe direkt unterm Korb verwandelt, landen von diesen nicht verwandelten Körben 55% in den Händen eines Houston Rockets. Das heißt, werden offensiv gereboundet. Klar, da hilft natürlich Dwight Howard unterm Korb. Das heißt aber im Endeffekt, dass 79% aller Drives von Harden entweder im Korb oder in der neuen 24-Sekunden-Uhr für die Houston Rockets enden. Und das ist großartig. Wenn du dann noch seine neuen Freiwürfe pro Spiel mit dazu nimmst, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du es wörtlich nimmst, ist er der most valuable player in der ganzen Liga. Ja, und vor allem, wie du das gerade richtig cool auseinandergenommen hast, würde das Spielsystem der Houston Rockets auch überhaupt nicht funktionieren, wenn du so einen Spieler nicht hättest. Insofern komplett auf ihn zugeschnitten, das ganze System. Du brauchst denjenigen, der die Dreier rauskicken kann, beziehungsweise die Pässe für die Dreier rauskicken kann. Ansonsten bist du gezwungen, dir tatsächlich auch 2-Punkte-Würfe zu kreieren. Das müssen die Rockets nicht, wenn jemand wie James Harden auf dem Platz ist und eben dieses in die Zone ziehen. Ja, wenn ich das alles so höre, hast du vielleicht recht, dann liegt er doch auf Platz 1 der MVP-Conversation. Das ist wahrscheinlich so. Ja, dann haben wir abschließend noch eine Rubrik, die wir so implementiert haben in den letzten Wochen, beziehungsweise du, Things That Make Me Smile. Ich würde dieses Mal mit deiner Rubrik anfangen. Ich habe im Moment nicht so viel zu lachen, wenn ich mir mein eigenes Team angucke, aber eine Sache gab es doch. Im Spiel gegen die Charlotte Hornets zu Hause im Garden lagen die Knicks zwischenzeitlich mit 45 Punkten zurück. Die Fans haben tatsächlich jeden Korb gefeiert, der danach erzielt worden ist. So richtig schön sarkastisch und suffisant. Unter anderem im vierten Viertel hat der einzige Spieler aktuell im Team, der so ein bisschen Guts zeigt, das hat man auch schon in dem Weihnachtsgame gesehen, als er sich mit John Wall oft angelegt hat, ist Quincy Acey. Er hat sich dann gesagt, wisst ihr was, Leute, leckt mich am Arsch, ich nehme jetzt die Dreier und ihr könnt nichts dagegen tun. Vier Dreier hat er sich genommen im vierten Viertel, 3 Dreier hat er davon getroffen. Unsere neue Stretch 4, Quincy Acey, wer hätte das gedacht? Die Fans sind total ausgerastet, obwohl das Spiel hoffnungslos verloren gegangen ist. Und als er dann ein paar Sekunden vor Schluss auch noch an der Freiwurflinie gestanden hat, haben 20.000 Leute im Garden MVP gerufen. Da musste ich doch lächeln, das war doch ziemlich geil. Und ich glaube, für jemanden, der vor 2 Jahren noch gar nicht wusste, ob er überhaupt noch mal außerhalb von einem 10-Tages-Vertrag was in der NBA kriegt, hättest du ihm gesagt, du stehst 12 Monate später im Garden und die Leute rufen MVP. Auch wenn die Situation eine völlig andere war als sonst bei den Spielern, die das zugerufen kriegen, fand ich das lustig und war halt mein Fun-Fact so diese Woche. Ja, eine weitere Seite aus dem Kapitel geht nicht, gibt's nicht, hat Trevor Booker sich geleistet, der nach einem Inbound-Pass, es waren noch 0,2 Sekunden auf der Schussuhr, beim Volleyball den Ball einfach gebaggert hat. Also ich glaube, oder so war eine Mischung aus Rückwärtspritschen, glaube ich, kann man sagen, so mit den Fingerspitzen nach hinten. Und der Ball ist tatsächlich in den Korb gegeben. Also gibt einfach mal Trevor Booker Circus Shot ein, dann wisst ihr, was wir meinen. Zweiter Punkt ist die Orgel in Atlanta. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist das einzige Team. In Atlanta wird permanent so eine Orgel gespielt. Dieses ja, das kennt man ja. Aber dieser Typ spielt tatsächlich Pop- und Hip-Hop-Songs, den Beat davon, nach als Orgel. Und du hörst es die ganze Zeit im Hintergrund und erst denkst du, super, das ist ja super witzig. Und nach spätestens 3 Mal geht es dir dermaßen auf den Geist und du willst eigentlich nur die Atlanta Hawks gucken, wie cool sie Basketball spielen. Aber gut, das dazu und zu guter Letzt, Sponsoring Brain Farts. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass in Deutschland mittlerweile ein Profi-Radsport-Team gegründet worden ist, das von Alpecin gesponsert wird. Alpecin wirbt mit Doping für die Haare. Total sinnfrei. Und jetzt sage ich euch, wie die Arena der Sacramento Kings heißt. Sleep Train Arena. Ernsthaft? War das die ganze Saison schon so? Gerade erst. Ja, die Sacramento Kings machen echt alles richtig im Moment, ne? Von der Namensgebung über die Trainerentlassung, mein lieber Mann. Ja, vielleicht sind die Sacramento Kings ja ein Team, was wir in der nächsten Woche mal genauer beleuchten sollen. Das haben wir nämlich noch nicht getan. Ihr entscheidet das wie immer auf Facebook. Ein User hat uns gefragt, ob wir mal veröffentlichen könnten, welche Teams denn schon dran gewesen wären. Das machen wir jetzt mal unter der Woche. Auf Instagram findet ihr das schon, so ein kleines Chart mit den ganzen Teamlogos und durchgestrichen, was schon war. Posten wir aber diese Woche auch nochmal auf Facebook, dann wisst ihr da Bescheid. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, euch die ganzen 16 Folgen bisher anzuhören, dann wisst ihr danach auch Bescheid. Ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann kann ich auch ein bisschen brühwarm erzählen, wie der London-Trip war, auf den ich morgen mit meinem Bruder gehe, die Knicks angucken gegen Milwaukee in London im Rahmen dieser Global Games, die die NBA hat. Da werde ich dann drüber berichten und vielleicht das ein oder andere Foto auch mal mitbringen für Facebook. Ja, bis dahin, Nehmt die Spiele mit, die wir euch gesagt haben. Gerade am Wochenende ist einiges los. Die Eastern und Western Conference Duelle. Und dann hören wir uns am nächsten Mittwoch wieder. From Downtown. Reingehauen.